Der Präsident der Arabischen Republik Ägypten, Abdel Fattah al-Sisi, richtete am 29. Juli ein Glückwunschtelegramm an den verehrten Genossen Kim Jong-un zu seiner Wahl zum Vorsitzenden des Komitees für Staatsangelegenheiten der DVRK. Darin wünschte er dem freundschaftlichen koreanischen Volk einen größeren Fortschritt und das Gedeihen unter der Führung von Genossen Kim Jong-un. Der Präsident versicherte, dass er aktive Anstrengungen für die Entwicklung der Zusammenarbeit zwischen den beiden Ländern auf allen Gebieten, die für die beiden Seiten interessiert sind, unternehmen wird.